Impuls. Yoga ohne Fantasie auskommen zu lassen, wäre ähnlich verwegen, wie wenn man den Glauben ohne Hoffnung praktizieren möchte. Da sehe man besser ein, dass die eine Größenordnung auch der anderen bedürft hat. Alles ist zugleich vorgekommen. Nichts sollte daran fehlen.